Jetzt Zugabe, Leute! Heute wird es ganz heiß. Und die Sendung steht ganz im Motto WM und Sommerspaß. Feiern ohne Ende. Hey, hey, das geht ab. Wir holen. Willkommen, Nachtschwärmer. Ja, das Tor ist jetzt nicht weit entfernt. Hier geht's ins Wochenende. Ja, richtig froh. Hallo Al, dass du keine solche Trompete hast, oder? Komm, sag mal Hallo allen. Ich bin Bundy. Al Bundy. Ja, ja. Ich bin gerade hier bei Charlie. Na und ihr? Wo seid ihr, Dumpfbacken? Gedatsche. Wir haben 21.18 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Das wird also ein Spezial hier. Falco mit David Bowie reingemixt. Und ganz neuer Beat. Obwohl ich heute eine One-Man-Show habe, unser Michael ist krank, er ist heute nicht hier, machen wir trotzdem Gewinnspiele. Jetzt das Kinderlied. Oh. jetzt gehen wir erstmal kurz in die Werbung. Und dann später ist mein Freund Al wieder von der Partie. Wenn er zum Beispiel zu mir sagt: Lass die Finger von meiner Frau. Genau, Al, so wird's sein. Ein klarer Fall für die Werbung. Genuss aus einer der schönsten Regionen Deutschlands hat einen Namen. Ortenau Select. Viele unvergessliche Premium-Veranstaltungen zu Wein und Lebensart. Besuchen Sie uns im Internet. www.ortenau-select.de. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Strandbad Achernsee, Marquez. Das große Open-Air-Konzert für die ganze Familie, präsentiert von Möbel Koch Achern und dem Gartencenter Decker in Achern-Großweier. Mit Strandparty, Modenschau, Wasserspielen und mehr. Karten ab sofort in allen Geschäftsstellen der mittelbadischen Presse. Urbitsammler zahlen weniger, Kinder bis 10 Jahre frei. Die Hitradio Ohr Beach Party Tour, das Fest für die ganze Familie. Wir feiern am Wochenende 26. 27. Juni die Neueröffnung unseres Betriebes. Eigene Fertigung, exklusive Ausstellung, Edelstahl, B- und Verarbeitung. Fensterbau Brettschneider direkt an der A5, Ausfahrt Ettenheim. Fensterbau-Brettschneider.de. Immer das gleiche langweilige Wochenende? Keine Idee, wo du zum Feiern hingehen sollst? Dann sei gespannt. Neue Nachterlebniswelt in Achern bietet dir auf über 7 Bereichen 100% Partyfaktor. Neue Dimensionen und eine atemberaubende Stimmung für Jung und Alt. Bald im Industriegebiet Achern. Give me the music! Gönnen Sie sich mit Ihren Orbits Erholung vom Arbeitsalltag. Action, Comedy und Romantik auf Großleinwand im Offenburger Multiplex-Kino Forum. Traumhafte PS-starke Mietwagen bei Exclusive Cars in Oberschopfheim. Und Spaß für die ganze Familie in Deutschlands einzigartigem Indoor-Erlebnispark Sensapolis in Böblingen-Sindelfingen. Alle Orbits-Partner auf einen Blick auf funkhaus-ortenau.de. Dieser Auftrag wird leicht zu erfüllen sein. Suche ein Busunternehmen, das über das richtige Know-how verfügt und jederzeit flexibel ist. Okay, Zimbus. Ein Partner, der mich sicher ans Ziel bringt. Egal ob zum Flughafen oder in fast aller Herren Länder. Zimbus. Kein Billigheimer, sondern einer, der sich durch Qualität und Zuverlässigkeit auszeichnet. Zimbus. Okay, ich fasse zusammen. Komfortable Busse, kompetentes Personal und exzellenter Service. Wir haben ihn, den richtigen Partner. Zimbus in Gengenbach. Jetzt kommen die Termine von Charlie 2000. Das geht ganz schnell. Nämlich am Samstag, den 7. August, Motorsportclub Taifun in Rheinstetten-Mörsch. Das ist hinter Rastatt von Süden kommend, an der B36. Am 18. September Appenweier Schwarzwaldhalle und am 23. Oktober Altenheim die Herbert-Adam-Halle. Und DJ Rockhorn ist am 30. Juli bei der Nature One. Da war er ja letztes Jahr und vorletztes Jahr und so weiter. Und das weiß wohl jeder aus der Szene, dass das die Hyperparty ist. Besuch mich bei Wer kennt wen, WKW, Nachtschwärmer, oder bei Facebook. Oder geht auf meine Seite www.charlie2000.de. Da könnt ihr viele Videos von früher sehen, auch derzeitige von den letzten Veranstaltungen. Und wenn ihr auf die Fanseite geht, da ist ein Link, da könnt ihr hier im Studio die Webcam mit ansetzen und mithören, wer sie über die Antenne nicht reinbekommt, zum Beispiel. Eine habe ich noch gar nicht gesehen, Kelly, die blonde Kelly ist noch gar nicht da. Na, mal sehen. Im Galopp durch die Hölle und im Gesicht einfach krass. Wie geht's dir? Du bist auf Sendung. Willkommen bei Charlie 2000. Charlie 2000. Charlie 2000. Charlie 2000. So, jetzt kommt ein bisschen Schadenfreude auf. Aufpassen, Nachtwärmer. Wer den Cup gewinnt, ist scheißegal, nur Italien nicht, Italien nicht. Wer den Cup gewinnt, ist scheißegal, nur Italien nicht nochmal. Italien können wir abhaken. Jetzt schlackert ihr mit den Ohren. Damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Ja! Yeah! Hello, baby. Back to the hometown, Surfer City. Thank you. Sind wir bald komplett hier. Hallo Kelly. Grüß dich. Unser Name ist Bundy. Ja, B-U-N-D und manchmal Y. Naja, sie ist nicht gerade die hellste, oder? Warte mal, das ist jetzt eine Farce. Nein. So, dann schauen wir mal, jetzt kommt unser erstes Gewinnspiel. Administration and how I remember radio. Sig 93. Und da bin ich mal gespannt, was herauskommt. Have an earthquake a few. Vor Jahren auf der Mede, da ist sie aufgetreten. Das Spiel beginnt, die Spannung steigt, es ist die Kurz vor einer Explosion. Ich möchte wissen, wie heißt die Künstlerin? Sie singt, aber sie ist hauptsächlich DJ. Ladies and gentlemen, the show is about to begin. Das ist jetzt live auf der Mayday aufgenommen. Jetzt hören wir erstmal ein bisschen rein, ein bisschen später zum hinteren Drittel kommt sie dann. Und wie heißt diese Frau? Das ist die Frage. 0781 504 3311. Das gilt nicht, die rufen schon an, die habt ihr noch gar nicht gehört. Eigentlich müsste das jeder Nachtschwimmer wissen. Ich habe einen in der Leitung, und zwar den Christian aus Ettenheim. Hallo Christian. Hallo Charlie. Ja. Wer ist da? Wer singt? Hallo Charlie. Ja, wer singt hier? Ja. Maruscha. Genau, das ist es. Du hast es. Und Spitze. Wir haben einen Gewinner. Gratuliere. Danke fürs Mitmachen. Ja, das war eine legendäre Aufnahme, als die Mayday noch Mayday war. Wir haben heute WM-Party, Sommerparty und Nachtschwärmerparty. Und ich sage Hallo Nachtschwärmer. Hast du kein Mitleid? Denn ich will dich für immer.

Wir haben Freitag, 21.54 Uhr und ich sage Hallo Nachtschwärmer. Ihr seid vollkommen richtig hier. Hier geht's ins Wochenende. Das Ganze mit WM und Sommerspaß. Oh, yeah. Yes! Gehe ich gar nicht gern rein in den Song, der ist nämlich super stark. Und gleich volle Stunde nach Schwärmer. Hallo Kelly, hallo Blondies. Was sagt die Mutter zu ihrer blonden Tochter vor ihrer Verabredung. Wenn du um 12 noch nicht im Bett bist, komm nach Hause. Das war die Einleitung. Mal sehen, ob ich mich steigern kann. Wie nennt man eine Fliege, die im Kopf einer Blondine rumfliegt? Das ist ein Raumgleiter. Our joke's on you! Genau, so ist es. Richtig, richtig, richtig. Und jetzt, was geht jetzt hier? Wow, ein Saxophon. Wir haben 22:04 Affenstaber Remix, ha? Lou Reed, Susan Vega, gemixt von Ben Liebrand. I Teilnahmen auch. Blondie hat das Fußballfieber erfasst. Sie meldet sich bei einer Damenfußballmannschaft an. Gleich im ersten Abend kommt sie nach Hause. Schatz, stell dir mal vor, ich habe 2 Tore geschossen. Ja, und wie ging das Spiel aus? 1-1. Hat ein Eigentor geschossen noch dazu. Das ist Blondie. Hello, baby. Wo ist die Party? Party! In den Das wird der heiter Nachtschwärmer. Lässt du meine Seele erfrieren? Das ist Wahnsinn. Programm, 22.12 Uhr. Und ich sage Hallo Nachtschwärmer für die, die sich noch, die sich zugeschaltet haben. Und mein Assistent, der Michael, ist krank. Ich wünsche ihm gute Besserung. Ich denke, dass er vielleicht nächste Woche wieder da ist. Gibt's, Schuhverkäufer. Danke, dass du uns eingeladen hast. Was ist das nächste, Kumpel? Eine Löwenland-Safari? Nein. Ja, und deine Frau ist wieder sauer auf dich, Erl, du, ich habe ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Ja. Das wird bestimmt auch spindeldürr sein. Nein, ich bin wirklich sauer auf dich. Das ist ein Dauerzustand bei euch, oder? Was gibt's sonst noch, Erl? Was hältst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge? Ich bin ein Langweiler. Hier ist mein Kopf, häng's um. Got me lost, but I'm so

Erlebe jeden ersten Sonntag im Monat die faszinierende Badausstellung von Pfeiffer und Mai von 13 bis 17 Uhr im Industriegebiet in Offenburg-Elgersweier. Von Pfeiffer und Mai. Aus Liebe zum Bad. Schatz, ich bin fertig. Aber warum haben wir zu dem Ahornboden Sockelleisten aus Eiche und zu der Buchetür einen Türrahmen aus Kirsche? Damit Ihnen das nicht passiert, kommen Sie lieber gleich zu Holzland Naumann. Denn hier werden Sie richtig beraten. Holzland Naumann, der Spezialist für Türen, Parkett, Paneele und alles andere, was zu einem richtigen Holzfachmarkt gehört. Holzland Naumann im Industriegebiet West3 in Offenburg. www.holzlandnaumann.de. Liebling, wie sehen denn deine Beine aus? Die habe ich rasiert. Und warum das? Es ist wieder Radlersaison. Genau, und rechtzeitig dazu gibt's das neue Ketterer Radlerfläschle. Das ist feines Ketterer-Bier mit fruchtiger Zitronenlimo. Im praktischen 0,33 Liter Bügelfläschle. Ideal für Radler und andere Menschen wie du und ich. Das neue Radlerfläschle von Ketterer. Mehr Erfrischung bei weniger Umdrehungen. Ketterer sind netterer. Hallo, ich bin Lutz Nippel, Ihr Pferdedoc. Ich betreibe die neue mobile Pferdepraxis in Appenweier. Beim Pferdedoc bekommen Sie ein breites Spektrum an ambulanten medizinischen Dienstleistungen rund ums Pferd. Auch für Notfälle immer erreichbar. Ihr Tierarzt Lutz Nippel, der Pferdedoc, kommt zu Ihnen. www.pferdedoc.net. Du Schatz, der Uli ist wieder richtig gut drauf. Aha, und wie das? Also, er sagt, das käme vom Spielen. So, so. Und wie heißt sie? Nicht doch, er golft. Und wo? Natürlich auf dem Gröbernhof. Spielen Sie doch auch mal auf dem wohl sonnigsten Golfplatz in der Ortenau. Dem Golfclub Gröbernhof in Zell am Harmersbach. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is all. Ja, jetzt kommen die Termine von Charlie 2000. Und zwar im August, am 7. August, beim Motorsportclub Taifun in Rheinstetten-Mörsch. Das ist Indoor und Outdoor, also halb Open Air und drin. Das wird super nach Schwemmer. Auch der weiteste Weg lohnt sich. Doch echt. Aber noch ein weiterer Weg lohnt sich. Nach Appenweier am 18. September. In die Schwarzwaldhalle. Schaut bitte auf meine Seite www.charlie2000.de. Da könnt ihr ein Video sehen von der letzten Veranstaltung in Appenweier im April. Im Oktober am 23. Altenheim, Herbert Adam Halle. Da war ich schon 15 Jahre nicht mehr. Da freue ich mich. DJ Rockhound ist am Freitag, 30.07. auf der Nature One in Kastelaun. Und was da abgeht, das brauche ich aber nicht groß erzählen, oder? Ich selbst war leider noch nie dort. Aber ich habe mir sagen lassen, habe Videos gesehen und so weiter. Tierisch. Wir haben gleich halb elf. Und ich sage Hallo Nachtschwärmer. Hey, jeder kennt ihn. Ist ja fabelhaft. Jeder mag ihn. Er ist eben ein komischer Vogel. Wir haben ihn. Alles in den Startlöchern? Entzückend. Genau, ihr habt keinen Popel in den Ohren. Hier ist der absolute Hammer für euch. Jetzt machen wir Italo Spezial. Als kleines, kleine Entschädigung für die italienischen Landsleute, die von der WM her enttäuscht sind. Vor weit über 10 Jahren. Diese Songs, die jetzt in diesem Mix kommen, waren alles der Überknaller. Das musste eigentlich jeder DJ haben. You and this again. Hab ich nicht gesagt.

Spitzenmäßig nach Schwärmer. Was ihr da hört, ist Fergie von Black Eyed Peas. Wir haben 22:51 Uhr. Und hier geht's ins Wochenende bei Hitradio mit eurem Charlie 2000. Und es wird heiß. So schön. Der Wimbledon-Gewinner 1985 heißt Bond. James Bond. Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftrohre. Ich bin ein Berliner. 6 Minuten noch. Im Bankdorfstadion in Bern. Keiner wankt. Der Regen prasselt unaufhörlich nieder. Und Boczek, immer wieder Boczek, der rechte Läufer der Ungarn. Am Ball. Er hat den Ball verloren diesmal. Gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt. Kopfball. Abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt. Schön. Da kommt eine Flanke da innen, die Engländer haben eine Schuss drauf. Und kein Tor, kein Tor. Der Linienrichter hat die Fahne nicht hoch. Der Ball rollt von der Querlatte ab. Nein, der Linienrichter gibt Tor. Den Kaffee sehen, wie neu gebaut wurde und wie sie jetzt wieder fällt. Mein Ziel bleibt die Einheit unserer Nation. Meine Damen und Herren, it will be interpreted by Mr. Milosevic. Wären sehr viel Treue. das rote Pferd. Da fallen mir gleich wieder die Bandys ein. Wie sieht's bei dir mit der Fußball Weltmeisterschaft aus? Interessiert dich das? Was interessiert dich das? Ja, ich möchte es wissen. Das ist doch für deine Familie normal das Richtige, oder? Das ist keine Familie, das ist ein Laborexperiment. 40. You are live in the mix. The legal hustlers are in the building. I have a dream. So, das ist jetzt Transics, das Original. Und die Katja hat hier ein Mail geschickt. Sie sitzt mit ihren Freundinnen Nadine und Corinna in Oberweier und trinken gemütlichen Glas Sekt. Gut, trinkt ihr mich eins mit? War auch ein Überknaller aus alten Tagen. Jetzt mal schauen, was ich remixmäßig da habe davon, oder? Katja, wir schauen mal. Wir schauen mal hier. Yeah. Special. wir haben 23.07 Uhr. Das ist genau diese Zeit, als damals, als die Italo-Sachen so ganz dick drin waren. Da war diese Song natürlich auch mit dabei. Super. Gott sei Dank habe ich zu jener Zeit den größten Damenschuhverkäufer aller Zeit noch nicht gekannt. So, jetzt kommt das Gewinnspiel. Würdest du mir freundlicherweise mal ganz nett ansagen? Hey, Leute, alles im Halbkreis ums Radio versammeln. Jetzt kommt das Gewinnspiel. Wow, es klappt doch. Und jetzt. Na schon mal, jetzt wird spannend. Auch aus der Italo-Zeit bringe ich jetzt einen Song, der ganz dringend wochenlang Nummer 1 war. Aber ich bringe den nur. Es gibt Orte, da gesungen, ohne Musik. Schnell und trittig. Was meint ihr? Danach, da bin ich mal gespannt. Nämlich geht's heiß zur Sache. Heiß und heftig. Unser Gewinnspiel. Entspannt. Sind Sie bereit für ein kleines Spielchen? Er ist wahnsinnig. Das ist schlimm. Werden wir uns verspäten? Rechnen Sie mit dem Schlimmsten. Das Spiel beginnt. Jetzt bin ich echt gespannt nach Trevor. We walk in like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita. We'll let some music on. Our love is made in a Dolce Vita. Nobody else than you. It's all as night together with our love again. Another light before we drown in darkness. Say you never leave me now. Wer den Namen weiß, 0781 504 3311. Like in a Dolce Vita, a game of yesterday. I'm so alone in a Dolce Vita. Oh baby, telephone. This magic's gone in a Dolce Vita. Wie heißt der Sänger? Nobody else than you. It's all as night together with our love again. Ich kann mich erinnern, das war damals wochenlang der Sommerhit. Ruft an, Nachtschwimmer. Und wir gehen so lange in die Werbung rein. Alaf! Hello! Hurra! Werbung! City Center Kiel. 10.000 Quadratmeter lichtdurchflutet. Ein Branchenmix, der all Ihre Wünsche erfüllt. 90 Minuten kostenfreies Parken, lange Öffnungszeiten. Herzlich willkommen im City Center in Kiel. City Center Kiel, Ihr fantastisches Einkaufs- und Erlebnisvergnügen in Kiel. An der B28, City Center in Kiel. Immer das gleiche langweilige Wochenende? Keine Idee, wo du zum Feiern hingehen sollst? Dann sei gespannt. Neue Nachterlebniswelt in Aachen bietet dir auf über 7 Bereichen 100% Partyfaktor. Neue Dimensionen und eine atemberaubende Stimmung für Jung und Alt. Bald im Industriegebiet Aachen. Give me the music! Sommer, Sonne, Sonnenschein. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Radio Beach Party Tour. Im Strandbad Achernsee, Marquez. Das Gute. große Open-Air-Konzert für die ganze Familie. Präsentiert von Möbel Koch Aachen und dem Gartencenter Decker in Aachen-Großweier. Mit Stammparty, Modenschau, Wasserspielen und mehr. Karten ab sofort in allen Geschäftsstellen der mittelbadischen Presse. Urbitsammler zahlen weniger. Kinder bis 10 Jahre frei. Die Hitradio Ohr Beach Party Tour. Das Fest für die ganze Familie. Wie Sie sich Ihre Träume erfüllen und neue Horizonte entdecken, erfahren Sie unter traum-insel-glück/urlaub/sommer oder unter wissen-hoch-3.de, dem Internetportal der Gewerbeakademie. Hier finden Sie alles über die Nummer 1 in Sachen berufliche Aus- und Weiterbildung. Die Gewerbeakademie. Mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr vom Leben. Im Netz unter wissen-hoch-3.de. Wow, heute endlich mal keine Nudeln? Nein, da du ja jetzt mit Hilfe von halber Zeitarbeit einen Job gefunden hast, kann ich dir jetzt auch mal ein schönes Steak machen. Klasse. Aber weißt du, wenn du statt vor deinen Talkshows zu sitzen auch mal zu halber gehen würdest, dann könnten wir sogar beide ein Steak essen. Schluss mit der Zeitverschwendung. Halber Zeitarbeit. Ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, halber Zeitarbeit bringt zusammen, was zusammengehört. In Offenburg, Hauptstraße 76 und unter halber-personal.de. Sie alle, die Sie einen Lautsprecher haben werden, Sie werden hoffentlich dabei sein. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Anything you want, you got it. Hier geht es ins Wochenende mit viel Stimmung und Spaß. Wir sagen, do it in the mix. Und wie immer volles Programm. Es ist Zeit abzuheben. Schon mal, jetzt wollen wir mal hören. Da hatte ich vorher einen Anruf, das war der Stefan, der meinte, ein anderes habe ich vergessen, aber das war es nicht. Und jetzt habe ich den Thomas aus Hügelsheim. Thomas, grüß dich. Jo. Du sagst uns jetzt die Lösung. Jawohl, hallo, Ali. Ja. Wir sind dabei bei Ryan Paris. Ryan Paris, genau, ich danke dir. Bleib mal dran, ich muss nur fragen, welche CD du willst. Super.

Schwärmer, ich grüße alle, die sich noch zugeschaltet haben. Auf sich Ich bin auch begeistert. Und alles im Fußballfieber. Deswegen auch die Saison hier zum Beispiel. Manchmal, ich hatte ja ganz am Anfang Gewinnspiel mit der Maruscha. Das erinnert mich an die gute alte Techno-Zeit. Ne? Da bin ich jetzt so heiß geworden, da habe ich nochmal was rausgesucht. Darf ich das Gott bringen? Nachtschwärmer. Jetzt bringe ich was von Reverse Nature. Was meint ihr, der perfekte Wahnsinn? Um 23.34 Uhr. Das ist die richtige Zeit dafür. Super! traffic in the air, good vibrations everywhere, sharing all the good sounds on your radio. So, jetzt kommen wir wieder auf den Teppich zurück, hä? Cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala su dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra. Cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala su dolor, cuando se inmala el amor, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala su dolor. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me. Esta rumba está guitarra, que yo siempre cantaré. Schwimmer, hallo Blondies. Hallo Kelly. Ist die Tochter von meinem Freund Al. Aber es läuft nichts nach Schwimmer. Er passt zu arg auf. Naja, gut. Was soll ich machen? Also, folgendes. Klein Blondie kommt in der dritten Klasse, nee, in der zweiten was, mittags nach Hause zur Mutti und sagt, Mutti, stell dir mal vor, heute haben wir die Zahlen durchgenommen. Ich komme schon bis 20, alle anderen nur bis 10. Ich kann bis 20 zählen hintereinander. Mutti, meinst du, das liegt daran, dass ich eine Blondine bin? Oh nein, Schatz, sagt die Mutti, das musst du nicht denken. Das ist halt mal ein Zufall. Nächster Tag, gleiche Situation. Mutti, stell dir mal vor. Heute haben wir das ABC durchgenommen und ich komme schon bis K. Die anderen nur bis D. Jetzt glaube ich aber wirklich, liebe Mutti, dass das daran liegt, dass ich eine Blondine bin, dass ich Lüge bin. Nein, Schatz, das ist wieder ein Zufall. Das glaube ich nicht. Dritter Tag. Mutti, stell dir mal vor. Jetzt weiß ich es aber ganz genau, Mutti. Heute hatten wir Sport gehabt. Und alle anderen hatten keinen BH. Ich hatte schon einen. Das liegt jetzt bestimmt daran, dass ich eine Blondine bin. Nein, Schatz, das liegt daran, dass du schon 18 bist. Das ist zu viel. Das ist echt zu viel nach Schwer. Keine Panik, Blondie, das trifft nur auf die Kelly zu. Oh. der Meister, der Großmeister des Freestyle. Jetzt kommt gleich nachher der Werbeblock. Aber ich sehe hier, braut sich was zusammen nach Bremer. Und zwar bei Bandis. Das klären wir nachher ab, aber erstmal das Vorspiel. Was da wieder vorkommt. Jetzt sag mir die Wahrheit. Hab ich mein Aussehen verloren? Ja. Du Schwein. Das war's und das geht nachher gleich weiter. Wir unterbrechen diese Sendung und steigern damit die dramatische Spannung. Man kann nämlich alles haben. Doch. Alles. Bloß nicht langweilig. Wein. Vibe. Ich bin die Chantal. Und Gesang. Mit dem Wein können wir Ihnen helfen. Um den Rest müssen Sie sich selber kümmern. Weine der Gengenbacher Winzergenossenschaft. Tradition und Moderne vereint im Besten aus der Traube. www.gengenbacher-winzer.de. Reinsitzen, tippen, Auto gewinnen. Während der Fußball-Weltmeisterschaft ist unser Hitradio Ohr Tippmobil in der Ortenau unterwegs. Tippen Sie auf das nächste WM-Spiel und hören Sie am nächsten Morgen Hitradio Ohr. Wir verschenken tausende Fanartikel, wertvolle Tagespreise und verlosen das Tippmobil. Einen Renault Twingo vom Autohaus Hummel, Ihrem Renault-Händler aus dem Industriegebiet in Kippenheim. Das Warten hat bald ein Ende. Erlebnis der neuesten Generation für Jung und Alt kommt nach Aachen. Den Wind des Sommers und lass dich treiben, denn das Nachtleben hat wieder einen Sinn. Der neue Club der Superlative, bald nur in Aachen. Die Ortenau kommt. Und dieses Jahr nicht nur im Winter. Hitradio Ohr und Sport Kuhn laden ein zur Berggaudi 2010. Vom 16. bis 18. Juli erwarten wir Sie in den Bergen bei der großen Sommerhörersause mit jeder Menge Sport und Party. Anmeldungen ab sofort auf www.hitradioohr.de. Mein Name ist Bond, James Bond, und ich arbeite im Auftrag von M2. M2 Energy. Meine Mission? Preiskontrolle. Ich bin permanent auf der Jagd nach den günstigsten Strom- und Gastarifen. Meine Kunden? Alle, die nicht mehr als nötig bezahlen wollen. Wie Sie mich finden? Unter www.m2energy.com. Liebling, die Müllers fliegen im Sommer in die Karibik. Aber Schatz, ich weiß was Besseres. Palmen, coole Drinks, tolle Speisen, weißer Strand, Live-Musik, Sport und Spiel und die Fußball-WM live. Wo soll das denn sein? Gleich um die Ecke, im Strandbad am Achernsee. Strandbad am Achernsee. Urlaub direkt vor der Haustür. Infos unter strandbad-achernsee.de. Genau. Jetzt wollen wir mal sehen, wo der liebe Charlie mobilmäßig Party macht. Erst im August, am 7. Samstag, 7. August, beim Motorsportclub Typhoon, Rheinstetten-Mörsch. Das ist an der B36, hinter Rastatt Richtung Karlsruhe. Das ist halb Open Air und halb Indoor. Aber zwar letztes Jahr um die gleiche Zeit, dann super stark. Aber jetzt hier die Ortenau, 18. September, Appenweier, Schwarzwaldhalle. Großaufbau, das heißt Riesengerüst. D und B, gigantische Soundanlage und so weiter. Am 23. Oktober, nach 15 Jahren, mal wieder Altenheim, Neuried-Altenheim, Herbert-Adam-Halle. Da freue ich mich. DJ Rockhound ist am 30.07. Freitag Nature One Castellón. Weiß jeder. Bitte besucht mich mal auf meiner Homepage Nachtschwärmer, da könnt ihr viele Filme sehen. Zum Beispiel von meinen früheren Radiosendungen. Und Bilder. party chime here. And try to show them what we made. Und auch von den letzten Veranstaltungen. Oder geht mal auf die Fanseite, da ist ein Link auf die Fanseite. Da könnt ihr zum Beispiel Sendungen downloaden, die ihr verpasst habt oder nicht ganz hören konntet. Könnt ihr dort downloaden. Ist das nicht geil? So, jetzt machen wir wieder ein bisschen WM-Stimmung, oder? Wie sehe ich das aus? Pass auf, da kommt der wahnsinnig Beschränkte. Die Natur schlägt zurück. Haltet euch fest. Hey Charlie, wir sind wieder da. Und wie ist dieser Mundgeruch? Das hält man ja im Kopf nicht aus. Aber dieser alte Knacker hat jetzt die Cosmo-Power. We'll be right back. ich euch gerne, also hört mir gut zu. Ich hab die Ski an den Füßen, in den Arsch im Schnee. Hab ne Wollmütze auf und trink den Jagertee. Ich bin der König vom Gipfel und ich rufe Juche. Mit den Ski an den Füßen und dem Arsch im Schnee. Hab die Ski an den Füßen und den Arsch im Schnee. Hab ne Wollmütze auf und trink den Jagertee. Ich bin der König vom Gipfel und ich rufe Juche. Mit den Ski an den Füßen und dem Arsch im Schnee. Zur 12 und ich sage Hallo Nachtschwärmer. Fußballstimmung jetzt gerade kurz vor 12. L, und du bist anscheinend kein so ein richtiger Fußballer, oder? Was ist denn deine Spezialität? Erzähl mal. Ich nehme an, du beziehst dich damit auf meine 4 Touchdowns in einem Spiel. Oh ja, das ist vor 100 Jahren gewesen, L. Warum moderierst du nicht eine Gameshow? Der Kandidat kommt raus und sagt, ich will $10,000. Du schaust ihn an, ich komm raus, zahle es und das Spiel ist vorbei. Und wir nennen die Show Dieser Idiot R. Oh, das ist eine gute Idee. Aber bleib du lieber bei deinem Job. Das wäre gar kein übler Job, wenn diese lästige Kundschaft nicht wäre. Anybody as bomb as me. So you can take this chance in the end. Everybody's gonna be wondering how you deal. You might say this is ludicrous, but tie your crew, tell her how you feel. tie your crew, tell her how you feel. Just keep on, and you stand by me. So darling, darling. Freitag wäre Freitag, jeder Freitag frei und jeder Freitag Zahltag. Freitags kommt Charlie 2000. Euch vom Hocker, der schwemmt das Baby aus der Wanne, der kippt die Oma aus dem Schaukelstuhl. Ja, da wackelt der Kühlschrank, da klirrt das Buffet. Und aber immer dran denken, Kids, ohne Gummi läuft nichts. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Jetzt ist Cypher den King. David Guetta. Papi came to party, grab somebody. Yeah, yeah. Work your body, let me see you. One, two, three, four, five, six, seven. Everybody get on the floor. Bring the party up, we about to get it on. Let me see you. One, two, step. I love it when you want to step. Everybody, one, two, step. We are just made it. Outrageous, so contagious, make you crazy. Jesse, yeah. I'm so retarded, I've been charted. Ever since the day I started, strike my stuff. Weil es so schön war, nochmal David Guetta Spezial. Yes, I can see ya, see ya, see ya. Cause every girl here wanna be ya, be ya, be ya. Oh, she's a diva, diva. I feel the same and I wanna meet her, meet her, meet her. They say she low down. It's just a room and I don't believe her, believe her, believe her. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like the girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. super stark. Da ist einfach der Beat von Technotronic dahinter gelegt. Da weiß natürlich der David Guetta nichts davon. Es muss nicht bei den Frauen gut Wetter machen, beziehungsweise Nachtschwärmerinnen. Ich habe es ja immer mit den Blondinen, also speziell mit der Kelly. Aber jetzt mache ich gut Bodengut bei den Frauen. Pass mal auf, ein paar männerfeindliche Witze. Warum kann ein Mann nicht gleichzeitig schön und klug sein? Antwort, weil er sonst eine Frau wäre. Gut. Naja, da kann man drüber streiten. Gut, da kann man drüber streiten. Telefon. Aber das ist schon härter hier. Das nächste. Was ist der schmerzhafteste Eingriff bei der Umwandlung von Mann zur Frau? Antwort. Das Absaugen des Gehirns. Oh. Waking up. Are you ready? Also wirklich. Also so geht's nicht weiter, gell? Ich hoffe, jetzt bin ich wieder rehabilitiert. Unser Werbeblock Nachtschwärmer. Dann habe ich noch 3-4 Spezialitäten. Also was gibt's? Willst du weggehen? Was gibt's jetzt? Sollte ich aus irgendeinem Grund nicht zurückkommen? Der Schuhladen macht um 10 Uhr auf. Aber ohne mich. Not this record! Not this record! Not this record! Schnitt, andere Szene, Schnitt. Jetzt kommt die Werbung! Und zwar zack, zack. Reicht. Kapische.

Mitte ihres Hauses. Es gibt nichts, er kommt, was ihn wirklich aufhalten kann. Nein, das ist total verrückt. Radio. Jetzt ist gerade ein bisschen rockig hier. Ja? Und es grüßt euch immer noch. Charlie 2000. Charlie 2000. Charlie 2000. Charlie 2000. Jesus! Charlie 2000. das ist doch deine Musik, Herr, oder? Wird auch langsam Zeit. Freitags von 21 bis 1 Uhr ist der liebe Charlie hier bei Hitradio. Und immer mit dabei mein Freund und Damenschuhverkäufer, Al Bunny. Was gibt's, Al? Ich brauche einen Doktor Schlag die Weiber tot. Fällt aber später ein. Meistens fällt es ihm ein, wenn er wieder sein Sixpack gezogen hat. Like P. Diddy. 0 Uhr 34. Auch geil gemacht, ha? Kesha mit Queen. Die doofe Witze-Ecke. Schön vorher lachen. Die etwas ältere Blondine kommt zum Arzt. Herr Doktor, ich habe Knoten in der Brust, darauf der Arzt. Wer macht denn sowas? Genau, pausenlos starkes Radio. Pausenlos starkes Radio, was ich da höre. Beste Musik will ich noch mehr. Pausenlos starkes Radio. Attention. This recording will. Jetzt soll keiner sagen, five, ich denke nicht an Michael Jackson an seinem Jahrestag. Das kommt jetzt auch noch. Like Charlie, ein Spezialremix. Und zwar Visage, Fade to Grey und Michael Jackson. We'll be right back.

6:56. Nachtschwärmer, das war's dann langsam schon wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mein Freund Al ist ja wieder sehr enttäuscht. Oder Al, bist du enttäuscht? Wir müssen alle mit unseren Enttäuschungen leben. Ich muss sogar mit meiner schlafen. Ja. Freitag ab 21 Uhr. Bin ich wieder an. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ihr wisst genauso richtig seid, wenn ihr Folgendes hört. Ich bin Al Bundy. Gerade hier bei Charlie. Wo seid ihr, Dumpfbacken? Gut, Nacht Schwärmer, schönes Wochenende. Wirklich abblenden.